jetzt gucken wir mal, wer hier so anruft. Na, hast du das schon mal gemacht hier? Ja, so ich habe so, so Fan-Telefon-mäßig, dass sich die Fans anrufen. Und ja, ich habe das mal gemacht bei der Bravo. Ja. Naja, mal gucken hier. Ich meine, ein wichtiges Magazin ist hier viel größer und Bravo ganz sehr vergessen. Wichtig geht richtig ab. Ne? Jetzt gucken wir mal, wer hier anruft heute noch. Mal sehen. Ich glaube, die Leitung. Ah, da ist der erste Anrufer. Mal sehen, wer hier dran ist. Ja. Ja, hallo. Fast Age. Wie bitte? Bist du der Fast Age? Ja, ich bin der Fast Age. Ja. Wenn ich ganz ehrlich sein soll, noch nicht. Nee, ich habe viele Frauen, ja. Und ich bumse mich halt so durchs Leben. Ja. So. Ich bumse dich auch, wenn es sein muss. Ja, wenn du gut bist und so, ich bumse dich auch. Hast du deine Privatnummer? Meine Privatnummer, ja. Am besten, wir machen gleich was aus, ja. Dann komme ich gleich heute Abend vorbei. Ich wohne jetzt auch in Bad Homburg. In Bad Homburg wohnst du? Mhm. Meine Eltern haben drei Familien aus. Ja. Mein Vater hat ein schönes Auto, ich habe auch die Schlüssel. Hast du die Schlüssel? Mhm. Was ist denn das für ein Auto? Ich könnte dann auch mal in die Disco gehen, weißt du, dass alle meine Freundin dich mit mir sehen. Ja? Ja? Wie alt bist du? Ich hab alle Leute gesehen, ich bin 12. Ja, wie alt bist du? 12 bist du? Mhm. Bist du noch Jungfrau? Mhm. Ja, das ging ja schon hier fast schon, naja. So sind die Anrufer halt, das sind deine Fans soweit, ja. Die eine war Jungfrau, also. Ah ja, 12, ich meine, er hört echt auf.